Und wir beginnen aber mit dem Schlagzeuger Siegfried Fink und seinen Motion Pictures 2 für Soloschlagzeug, Tonband und Percussion-Instrumente. Hier ist das Percussion-Ensemble des Bayerischen Staatskonservatoriums Würzburg unter der Leitung des Komponisten Siegfried Fink. Thank you. Yeah. falls to Bruce and Jenna Fair. Well done, Erwin. Erwin Dunn. Elder Ging Fair. Elder Ging, Elder Ging, Elder Tam. Elder Ging, Elder Vlog, Elder Boss. Motion Pictures 2 von Siegfried Fink hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war das Percussion Ensemble des Bayerischen Staatskonservatoriums Würzburg, der heutigen Musikhochschule in Würzburg, unter der Leitung des Komponisten Siegfried Fink. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1969. Und jetzt hier eine Komposition von Günter Grandinger, Marionetten für Violine und Hammerklavier. Hier ist das Mozart-Duo. Thank you. Marionetten, eine Komposition von Günter Grandinger hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2, bearbeitet und gespielt vom Mozart-Duo. Das sind Frithjof Haus Violine und Gertrud Jemiller am Hammerflügel. Und jetzt ein großes Werk von Kurt Graunke, nämlich seine erste Sinfonie in E-Dur mit dem Titel »Die Heimat«. Hier ist der Chor des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem Symphonieorchester Graunke München unter Leitung des Komponisten Kurt Graunke. Thank you. Thank you. Die Heimat. Die erste Sinfonie von Kurt Graunke in E-Dur. Gesungen und gespielt vom Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Symphonieorchester Graunke München unter der Leitung des Komponisten Kurt Graunke. Und jetzt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 eine Ballade für Marimba, Phon und Zusatzinstrumente von Peter Michael Hamel. Ein Exzerpt aus seiner Komposition Der Sturz. Hier ist die Schlagzeugerin Edith Salmen. Thank you. Perkussionistin Edith Salmen mit einer Komposition von Peter Michael Hamel hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Ballade heißt sie.